Ich möchte noch einladen, ganz besonders, natürlich zum einen, morgen haben wir ja unseren Sonntag-Gottesdienst um 10 Uhr bei uns im Glory-Life-Zentrum. Das ist ja nicht weit von hier. Viele von euch kommen ja auch hier aus der Gegend. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel hier noch eine Nachtübernachtung dran zu hängen, wenn ihr von weiter her kommt oder auch in eurem Hotel, das lohnt sich mit Sicherheit. Wir haben morgen Gottesdienst mit Abendmahl im Glory-Life-Zentrum, 10 Uhr, eine halbe Stunde von hier mit dem Auto entfernt. Nicht mal, ich bin gestern Abend, bin ich in 25 Minuten gefahren. So wird es wahrscheinlich Sonntagmorgens auch sein, schätze ich mal. Nutzt diese Möglichkeit. Und nächsten Sonntag haben wir ganz speziellen Gottesdienst auch bei uns im Glory Life Zentrum. Da könnt ihr die Flyer drüben am Büchertisch mitnehmen. Das ist der Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ja. Da könnt ihr auch alle Kranken, Gebundenen, Freunde, Verwandte, Bekannte und so weiter könnt ihr einladen. Ja. Der, wo du dachtest, ja, schon immer mal dachtest, der braucht es. Also den lädst du ein am Sonntag, 26. Januar um 10 Uhr im Glory Life Zentrum. Und außerdem möchte ich euch darauf hinweisen, ich werde jetzt eine Stunde machen zum Thema die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und da geht es nochmal auch um Herrschaft. Und wir haben ein ganz, ganz starkes Wochenende vor. Am 8. 9. März, ja, da liegen die Flyer aus, da ist dieses schöne Löwenbild drauf, ja. Und das Thema, das ist ein Samstag, das ist ein Thementag, also ein Seminartag sozusagen. Aber ihr wisst ja bei uns, ihr habt ja schon Söhne der Herrlichkeit Teil 1, Söhne der Herrlichkeit Teil 2. Das ist immer mit viel Aktivierung, Wundern, Herrlichkeit und so weiter. Und dieses Mal ist das Thema die Herrschaft der Söhne, ja. Jetzt im Anfang Oktober war das Thema die Lieblinge des Vaters. Jetzt kommt die Herrschaft der Söhne. Amen. Also, das empfehle ich dir mitzunehmen, dir den Termin zu notieren. 8. 9. März, die Herrschaft der Söhne im Glory Life Zentrum. Und dann, wenn du noch nicht bei uns in der Glory Life Schule bist, wer ist noch nicht in der Glory Life Schule? Okay, pass auf, ihr habt ein besonderes Vorrecht. Und zwar, wenn ihr euch jetzt dieses Wochenende beziehungsweise bis spätestens nächsten Mittwoch bei der Glory Life Schule anmeldet, dann bekommt ihr die Anmeldegebühr erlassen. Das ist ein Special Bonus. Diese Glory Life Schule ist wirklich eine Möglichkeit, um dauerhaft connected zu bleiben, auch online. Das ist auch eine Online-Schule, Videoschule, ja, für alle, die nicht vor Ort sind. Livestream und auch im Nachhinein Video on Demand. Da gibt es eine ganze eigene Homepage dafür, schule.glorylife.net. Da sind auch unsere ganzen Glory Life Basics mit dabei. Da sind verschiedene Serien auch zu Grundlagen des Herrlichkeitslebens und so weiter mit dabei. Die hast du automatisch zum Download, auch wenn du in der Glory Life Schule bist. Und du wirst jede Woche kontinuierlich 2 Lehrstunden geschult, gelehrt, aktiviert, nicht nur trocken gelehrt, sondern aktiviert, Impartation und so weiter, Activation, bekommst du in dieser Schule für lediglich 30 Euro im Monat. Das ist dann unser kompletter Download mit inbegriffen. Ja? Kompletter Download inbegriffen. Wenn du sagst, okay, ich bin gerade wirklich, was weiß ich, auf Bürgergeld oder sonst was und ich kann mir die 30 Euro im Monat auch nicht leisten, sogar dann muss es nicht daran scheitern. Du schreibst einfach der Astrid eine E-Mail. Wir reduzieren auch den Preis so, dass es für dich möglich ist. In jedem Fall soll es nicht an den Finanzen scheitern, aber für die allermeisten werden 30 Euro im Monat nicht das Problem sein. Also nutzt die Gelegenheit. 30 Euro im Monat kostet die Glory Life Schule. Normalerweise kostet es 40 Euro Anmeldegebühr, 60 Euro für Ehepaare. Wenn du dich jetzt anmeldest in dieser Zeit, an diesem Wochenende oder dann die Anmeldung eingeht bis spätestens nächsten Mittwoch, dann wird die Astrid dir die Anmeldegebühr erlassen. Okay, weil sie ist dafür in der Organisation für die Glory Life Schule tätig. Also dann kriegst du es ohne Anmeldegebühr. Nutzt die Gelegenheit, die Flyer liegen aus drüben am Infotisch, auch ein Anmeldeformular liegt aus. Du kannst dich aber auch im Internet anmelden unter schule.glorylife.net. Ihr, die ja schon in der Glory Life Schule seid, seid ihr gesegnet durch die Schule? Halleluja, hat sie euer Leben verändert dadurch? Halleluja, Amen, das höre ich immer wieder. Ich sage immer zu den Leuten, ich sage immer, gib uns ein Jahr. Ja, ein Jahr, wo du kontinuierlich wirklich drauf bist, kontinuierlich da reinhörst, kontinuierlich dabei bist, kontinuierlich dich verbindest und du wirst bezeugen können, dass dein Leben verändert ist. Und wenn das nicht so ist, dann kriegst du dein Geld zurück, okay? Ja, okay. Das ist eher ein Scherz, weil das dürfen wir nicht als gemeinnütziger Verein. Wir dürfen keine Gelder einfach an Privatpersonen auszahlen. Aber ja, so meine ich es eigentlich. Ja, aber es ist so. Und ich habe schon von so vielen das gehört. Ja, ich habe genau das gemacht. Ich war ein Jahr dabei und ich will es nicht mehr missen. Mein Leben hat sich verändert. Momentan haben wir über 650 Schüler in der Glory Life Schule, die regelmäßig dabei sind, online dabei sind oder live vor Ort dabei sind. Also du kannst einfach Teil dieser großen Familie werden, wenn du einfach jetzt an diesem Wochenende die Gelegenheit nutzen willst. Die Anmeldegebühr wird erlassen. Also nimm dir mit, was du dazu brauchst. Und außerdem möchte ich noch kurz darauf hinweisen, weil das sind auch ganz starke Mentoring-Tools, ja, die Gott uns gegeben hat. Zum einen gibt es 3 Bände von mir zum Thema Herrlichkeit. Das ist meine sogenannte Herrlichkeitstrilogie. Ja. Herrlichkeitstrilogie, es hat gestartet mit Reise in die Herrlichkeit. Ja, damals wusste ich noch nicht, dass es 3 werden, aber es hat gestartet mit Reise in die Herrlichkeit, wo ich einfach auch davon schreibe, wie ich selber da hineingekommen bin in dieses Herrlichkeitsleben. Natürlich auch mit vielen Berichten, mit Mentoring-Tools, auch aus dem Wort Gottes, Basis auch vom Wort Gottes her. Warum ist dieses Herrlichkeitsleben wirklich für uns? Warum ist Glory Life, wir heißen ja deswegen so. Ja, das war ja nicht einfach nur, weil es ein schicker Name ist, sondern wir haben eigentlich gesagt, ja, wir müssen uns Herrlichkeitslebenszentrum nennen. Aber dann haben wir gesagt, auf Deutsch klingt es ein bisschen holprig, also haben wir es einfach übersetzt. Ja. Aber das ist es eigentlich, Herrlichkeitslebenszentrum. Ja, und dieses Herrlichkeitsleben ist für jeden Gläubigen, weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Ja. Und darüber schreibe ich in diesem ersten Band. Ich weiß, bei Reise in die Herrlichkeit, Das ist tatsächlich ein Bestseller geworden, weil viele einfach das Zeugnis gegeben haben und gesagt haben, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Dadurch bin ich wirklich in diese andere Dimension hineingekommen. Das ist wirklich der Türöffner gewesen. Das liegt hinten am Büchertisch aus. Hier habe ich es jetzt gerade nicht, aber am Büchertisch liegt es aus irgendwo. Da wird es eingeblendet, genau. Das ist das zweite, das hier dran ist. Das zweite Buch von mir dann in der Herrlichkeitstrilogie sind die Söhne der Herrlichkeit. Das ist auch sehr gut geeignet, auch um zum Beispiel in Kleingruppen das kapitelweise durchzumachen, einfach wirklich als eine Grundlage für Mentoring in dieses Herrlichkeitsleben hineinzunehmen, auch für dich persönlich. Ich würde da nicht empfehlen, das auf einmal einfach durchzulesen, sondern wirklich das Kapitel für Kapitel zu verstoffwechseln, da tiefer hineinzutauchen in dieses Leben. Dafür ist das sehr, sehr gut geeignet. Und dann gibt's jetzt seit gut einem Jahr gibt's mein letztes Herrlichkeitsbuch. Also, ich weiß nicht, ob das letzte Buch generell zu dem Thema ist, aber jedenfalls das von dieser Herrlichkeitstrilogie. Das heißt, im Zentrum der Herrlichkeit. Ich glaube persönlich, dass das mein tiefgehendstes Buch ist über dieses Thema. Da tauchst du richtig tief ein, wirklich in das Herz Gottes, in das Zentrum des Herzens Gottes und wirst verwandelt in sein Bild, wenn du das als dein Mentoring-Tool nimmst. Auch ich habe jetzt neulich habe ich jemanden begleitet, die unter einer schweren Trauer leidet, weil ihr Mann gestorben ist. Und da habe ich ihr gesagt, nimm dieses Kapitel, wo hier in diesem Buch ist, wo es darum geht, dass wir Jesus in seinem Leidensweg betrachten und anschauen und gleichzeitig darin die Auferstehungskraft Gottes sehen. Und das hat sie gemacht und sie sagt, das hilft mir total, das bringt mich total weiter. Ja, also das, glaube ich, ist ein starkes Buch, auch mit Zeugnissen bis hin zu Totenauferweckungen drin und so weiter, also gespickt mit starken Sachen. Nimm das mit. Ja, Bruder Jün hat geschrieben über dieses Buch, als mein Sohn Isaak mir dieses Buch übersetzte, hörte ich in meinem Herzen eine Stimme wie großes Wasserrauschen, ein Ruf, der Gottes Herz widerspiegelt. Preist den Herrn. Und danke, Herr, durch die Gnade Gottes hat er mir erlaubt, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube, dass es dir helfen wird, dass es dich tiefer führen wird. Wer von euch hat meine ersten beiden Bücher schon gelesen, aber hat das dritte Buch noch nicht und möchte es aber lesen? Okay, du hattest dich zuerst gemeldet. Dir schenke ich es. Halleluja. Hier, ja. Ja, bitte. Außerdem, was auch ein starkes Mentoring-Tool ist für Kleingruppen, sind die 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Das sind Lektionen, die aus unseren Glory-Häusern entstanden sind, in unseren Glory-Häusern, die es an verschiedenen Orten gibt. Wenn du das noch nicht weißt, wir haben weit über 40 Glory-Häuser, ich weiß nicht, 45 Glory-Häuser oder sowas, momentan von der Nordseeküste bis in die Schweiz, Österreich, von Sachsen bis in die Pfalz. Gibt's an ganz verschiedenen Orten Glory-Häuser und da wird immer alle 14 Tage gibt's da eine Lektion von mir für die Lehre und gleichzeitig sind das wie kleine Herrlichkeitsgottesdienste mit Lobpreis, Gebet, Verheilung, Wunder, Zeichen und so weiter. Die sind unterschiedlich groß, manche sind klein, nur ein paar wenige Leute, manche sind über 30 Leute, unterschiedlich. Aber wenn du noch kein Glory House hast, kannst du ja mal schauen, ob du in deiner Nähe eins findest auf dieser interaktiven Karte bei uns auf der Homepage. Da findest du eine Karte, wo die verschiedenen Glory Häuser sind. Die verschiedenen Adressen kannst du sie kontaktieren und kannst da Anschluss suchen in so einem Glory House, weil es ist wichtig, wir brauchen Gemeinschaft. Amen. Manche sagen, ja, ich wohne so weit weg und bei mir, da gibt's überhaupt keine Gemeinde, wo irgendwie was los ist, wo irgendwas passiert. Dann sage ich dir, du kannst dich trotzdem verbinden. Über die Glory Life Schule kannst du dich verbinden, online über YouTube. Wir haben unseren YouTube-Kanal. Kannst du übrigens auch abonnieren, wenn du es noch nicht hast. YouTube, Glory Life TV. Ja, du kannst dich verbinden durch, genau hier hast du auch einen QR-Code. Kannst du Videos gucken. Und du kannst, wenn möglich, in deiner Nähe ein Glory House finden, wo du teilnehmen kannst. Wenn es auch das noch nicht gibt, dann bete einfach, dass ein Glory House in deiner Gegend entsteht. Ja, so haben es zum Beispiel unsere beiden Damen aus Sachsen gemacht. Ja, die kamen zu mir und haben gesagt, bei uns in Sachsen gibt's überhaupt nichts. Und ich habe gesagt, betet einfach, dass was entsteht. Und jetzt leiten sie zusammen ein Glory House und schon 10 Leute da. Preist den Herrn. Halleluja. So wunderbar. Und aus diesen Glory House Lektionen ist dieses Buch entstanden. Das sind 50 Glory, ich sag mal Herrlichkeitslebenslektionen, also Glory Life Lektionen sozusagen, die ein super Mentoring Tool sind, auch gerade auch für Kleingruppen, aber auch für dich persönlich. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ist jemand hier, der eine Kleingruppe leitet und würde gerne seiner Kleingruppe diese Sache, okay, Susanne, kriegst du, kannst du lernen. Halleluja. Preis den Herrn, bitte. Halleluja. Preis den Herrn. Und dann natürlich, last but not least, aber ganz wichtig, Herrlichkeitslobpreis. Amen. Irina hat mehrere CDs rausgebracht. Ja, das ist eine ihrer neuesten. Tief in mir brennt ein Feuer. Es gibt auch Heiliger Geist, Weh in unserem Land. Das ist auch eines der neuen. Genau, diese drei sind die neuesten Redeemer. Diese drei, die gibt's momentan im Sonderangebot. Ja, alle drei zusammen für sage und schreibe 33 Euro. Halleluja. Gibt's auch zum Download übrigens auf Spotify. Gibt's als CD-Stick und so weiter verschiedene Möglichkeiten. Aber das sind die drei neuesten CDs. Und dann gibt's noch weitere. Ich glaube, es gibt sogar noch vier insgesamt. Also insgesamt glaube ich 7 CDs. Kannst du am Büchertisch schauen und dich eindecken. Das ist super. Wir haben sogar Totenauferweckung durch diese. Ich darf nicht übertreiben. Es war nicht Toten, sondern es war ein Schlaganfall. Ein Meerschweinchen, das durch einen Schlaganfall umgefallen war, im Käfig lag, ja, konnte sich nicht mehr bewegen. Die Besitzer waren total traurig und dachten, was machen wir jetzt? Meerschweinchen bewegt sich nicht mehr. Zack, Schlag, umgefallen, nichts mehr. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach die ganze Nacht über Irinas CD laufen lassen, um das Meerschweinchen rum. Am nächsten Morgen stand das Meerschweinchen auf und war putzfidel und munter. Preist den Herrn. Also, da ist Kraft drauf. Halleluja. Deckt euch ein, nehmt einfach mit. Es gibt natürlich noch weitere Dinge am Büchertisch, die auch interessant sind. Es gibt noch ein 5. Buch auch von mir, die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist ein prophetisches Buch auch, kirchengeschichtlich prophetisches Buch. Ja, das kann ich dir auch empfehlen. Dann weißt du, in welcher Zeit wir leben und was für diese Zeit besonders ist und wie du dich darauf einstellst. Das ist die Wiederherstellung aller Dinge. Genau, also diese Bücher gibt's und gibt's übrigens auch in verschiedenen Sprachen. Die meisten Bücher sind auf Englisch auch übersetzt, einige auf Französisch. Mein erstes Buch ist in 7 Sprachen übersetzt, Chinesisch, Rumänisch, Spanisch, Russisch, da ist es aber noch nicht verfügbar und so weiter. Ich weiß gar nicht, was noch. Noch irgendwas. Okay, egal. Auf jeden Fall, verschiedene Sprachen kannst du schauen, kannst du mitnehmen, wenn du jemand hast, der in einer anderen Sprache liest, dann kannst du dich auch damit eindecken. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Sag mal, danke Jesus, dass du mich befreit hast für die Freiheit. Amen. Galater 5, Vers 1 heißt es, für die Freiheit hat Christus euch befreit, so lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Amen. Römer 8, Vers 21 heißt es, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, verwandelt zu werden in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Die Freiheit, sag mal, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In seiner Herrlichkeit ist Freiheit. Und diese, brauchst du nicht mehr nachsprechen, sonst dauert die Predigt doppelt so lang. In seiner Herrlichkeit ist Freiheit. Und für diese Freiheit bist du bestimmt, weil du bist ein Sohn oder eine Tochter der Herrlichkeit. Und Söhne der Herrlichkeit sind für Herrschaft bestimmt. Ich habe euch schon gesagt, schon gleich ganz am Anfang habe ich gesagt, das Ziel dieses Wochenendes ist nicht, dass du dich immer gut fühlst und dass dich nie wieder irgendwas antackert, dass nie wieder irgendein Dämon dich anfliegt, weil das wird einfach passieren in dieser Welt. Aber das Ziel ist, dass du herrschst über alles, was dich antackert. Amen. Und dafür ist Schlüssel, dass du von alten Dingen, Traumata, Sündenwunden, Götzen, Dämonen freigesetzt bist. Und dann wirst du den Unterschied merken. Weißt du, es ist normal, wenn du zum Beispiel in einer bestimmten Situation, sage ich mal, du bist alleine und du wünschst dir einen Partner, ja? Dann ist es normal, dass du mal diese Sehnsucht hast, dass du dich vielleicht auch mal, dass du mal diesen Mangel empfindest oder mal diese Einsamkeit vielleicht auch empfindest. Aber entscheidend ist, dass du darüber herrschen kannst. Was der Unterschied ist, wenn dein Partner dein Götze ist oder der Partner der Götze ist, dann wirst du nicht herrschen können. Dann wird es dich kontrollieren. Das ist der Unterschied. Wenn dein wichtigstes Ziel im Leben ist, einen Partner zu haben, anstatt Jesus näher zu kommen, dann wirst du nicht über diese Sehnsucht herrschen können. Das macht den Unterschied. Deswegen müssen wir diese Götzen raushauen. Ja, es kann ja alles sein. Ein Götze kann ja alles sein. Dein Auto kann auch dein Götze sein. Ja, und wenn es dann kaputt ist oder jemand fährt in eine Delle rein, dann rastest du vollkommen aus. Also mein kostbares Auto, das kann nicht wahr sein. Wie kannst du nur? Und so weiter. Ja, dann merkst du, dass es ein Götze ist. Ja. Weil es dir so, so, so, so wichtig ist. Im anderen Fall sagst du einfach, okay, gut, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ja. Dann bist du frei. Vielleicht ärgerst du dich auch zuerst, wenn es irgendwie kaputt ist. Natürlich, das ist normal. Aber dann kannst du darüber herrschen. Dann wird es nicht zu einer unkontrollierbaren Sache. Deswegen ist das ist der Schlüssel, das ist der Unterschied. Ob noch ein Dämon in deiner Seele dich triggert oder ein Trauma oder was auch immer, dann kannst du nicht herrschen. Wenn aber diese Dämonen draußen sind, wenn wir sie ausgetrieben haben, und das haben wir ja an diesem Wochenende oder die allerletzten gehen noch in den nächsten 2 Stunden, wie auch immer, wenn die Dämonen draußen sind, dann hast du Herrschaft. Jesus hat es gesagt, Lukas 10:19, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Das heißt also auch, wir brauchen auch keine Angst vor Dämonen zu haben. Manche Christen haben Angst vor Dämonen. Sie sagen, oh, ich gehe lieber nicht so gegen Dämonen oder ich bete lieber nicht für Befreiung für die Leute, weil sonst greifen mich die ganzen Dämonen dann immer an. Ja, das kann am Anfang passieren, wenn du noch nicht dieses Bewusstsein hast. Ich weiß noch, als ich neu in den Heilungsdienst gegangen bin, meinen ersten Heilungsgottesdienst gemacht habe, das war im Herbst 2006, das weiß ich noch genau, da hat Gott mich dahin geleitet, dass wir ab da eigentlich, seit Herbst 2006 haben wir mindestens einmal im Monat mindestens einen Heilungsgottesdienst irgendwo gemacht. Und ich weiß noch genau, nach meinem ersten Heilungsgottesdienst, den ich gemacht habe, kam ich nach Hause, ich weiß noch genau, ging ins Bad und plötzlich, ich weiß nicht mehr genau, was es beim ersten Sonntag war, aber irgendwie, plötzlich hatte ich irgendein kleines Symptom und einen ganz starken Gedanken, du hast Krebs, du hast Krebs, du hast Krebs, du hast Krebs, kam ganz stark auf mich, das war völlig, völlig überzeugend in dem Moment. Aber im nächsten Moment habe ich gecheckt und wusste, hey, Moment mal, könnte das damit zusammenhängen, dass ich heute zum ersten Mal einen Heilungsgottesdienst gemacht habe, da will mich was tackern. Ja? Also ich musste dem Geist wirklich bis aufs Blut widerstehen. Ich musste wirklich sagen, und jetzt geht's nein in Jesu Namen. Ja? Und ich musste schon sehr deutlich, und dann war es weg. Ja? Dann war es weg und ich habe auch keinen Krebs gehabt. Preis den Herrn. Und dann war es weg. Und dann hatten wir den nächsten Heilungsgottesdienst und wieder kam ich nach Hause. Und es war wieder genau das Gleiche. Diesmal war es nicht Krebs, es war irgendeine andere Krankheit, die er mir eingeredet hat. Ich weiß schon gar nicht mehr welche. Auf jeden Fall hat er mir irgendwas eingeredet, einfach irgendein kleines Symptom hat mir eingeredet, das hast du. Und da habe ich es wieder gecheckt, habe gesagt, okay, das muss raus. Hat ein bisschen Autorität gebraucht. Aber ich sage dir, ab diesem Zeitpunkt, das war das zweite Mal, ab diesem Zeitpunkt wurde ich nie wieder mit irgend sowas angegriffen. Nie wieder. Weißt du, der Teufel will nur sehen, ob du glaubst, was das Wort sagt. Und weißt du, mein Wort sagt, egal wie viele Dämonen ich raustreibe, egal wie viele Krankheiten ich heile, es wird mir nicht schaden. Das steht da. Amen. Amen. Das heißt, du hast keine Angst vor Dämonen. okay? Sondern du herrschst über sie. Und diese Herrschaft über Dämonen beginnt mit deiner Herrschaft über die Gedanken. Ja, ist ganz wichtig, weil viele Dämonen sind einfach starke Gedanken zunächst, ja. Oder der Teufel versucht, deine Gedanken zu benutzen und du merkst dann, dass es Dämonen sind, wenn sie so richtig drängend werden. Ja? So erstmal so ein kleiner Gedanke, ja, könnte ja vielleicht Krebs sein. Und dann merkst du, es wird plötzlich ganz stark, es wird plötzlich ganz bedrängend. Ja, genau, das ist es, so ist es und jetzt ist vorbei und so weiter und so fort. Und dann merkst du schon, okay, da ist mehr dahinter. Ja? Aber damit du auch über Dämonen herrschen kannst, ist natürlich wichtig, in der Grundstufe zu herrschen, sprich deinen Gedanken. Ich sag mal, die Herrschaft über deine Gedanken ist die Grundstufe und die Herrschaft über Dämonen ist die Aufbaustufe sozusagen, weil Dämonen bauen sich auf Gedanken auf. Dämonen äußern sich sehr häufig in Form von starken Gedanken. Also es ist wichtig, dass wir über Gedanken herrschen. Amen. Paulus sagt es so schön, er drückt es so wunderbar aus, diesen Lebensstil. Er sagt in 2. Korinther 10, Vers 3, sagt er, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, und da meint er jetzt nicht im Fleisch im Gegensatz zu im Geist, sondern er meint einfach im natürlichen Körper, also im natürlichen müsste man eigentlich übersetzen, denn obwohl wir im natürlichen wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also nicht im natürlichen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht natürlich, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, also so Gedankengebäude, weißt du, auch so Sorgengedanken können auch so Vernünfteleien sein. Weißt du, so, ja, und wenn das so ist, dann könnte ja das so sein und dann könnte das ja so und so weiter. Das sind diese Gedankenketten, ja, Vernünfteleien. Ja, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Amen. Halleluja. Weißt du, das ist so wichtig. Jeder Gedanke, der hier in deiner Seele lebt, über den hast du Herrschaft als Geistwesen. Du bist Geist und du hast eine Seele und Geist steht über Seele. Das heißt, du hast Herrschaft über deine Gedanken. Du kannst entscheiden, was du denkst. Du kannst entscheiden, welchen Gedanken du nachgehst. Und du kannst auch entscheiden, nichts zu denken. Was auch mal gut ist. Einfach mal eine Zeit zu haben, vor Gott zu sitzen und nichts zu denken. Ist auch mal gut. Ja? Sogar wichtig, zur Ruhe zu kommen. Ja? Da ist jetzt nicht mein Thema, aber es wären zwei weitere Predigten. Eingehen in die Ruhe Gottes. Aber entscheidend ist, du hast Herrschaft über deine Gedanken. Amen. Wir regieren über unsere Seele, weil Jesus uns diese Herrschaft gegeben hat. Also tu das in diesem Bewusstsein. Die Gedanken müssen dir gehorchen. Und wenn du merkst, die wollen dir nicht gehorchen, dann sprich den Geist an dahinter. Weil dann ist es ein Geist, der dich da ärgern will. Dann sag einfach, du Geist der Lüge, du Geist der Krankheit, was auch immer dich da antackern will, du Geist von Sorgen, du Geist von Angst, raus aus meiner Seele. Ganz viele Dinge, wenn wir einfach nur in diesem Bewusstsein und in dieser Klarheit leben, kriegen wir selber aus unseren Seelen raus, ohne dass wir überhaupt Hilfe brauchen. Gleichzeitig ist es so, dass Gott uns einfach auch in einen Leib gesetzt hat, sodass er uns auch füreinander geschaffen hat, sodass es tatsächlich manche Dinge gibt, wo du selber erstmal nicht klarkommst. Und das ist auch keine Schande, dafür hat uns Gott einander gegeben. Jakobus 5 heißt es, betet füreinander, ja, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Amen. Das heißt, wenn du merkst, ich komme selber nicht weiter, dann geh zu jemand anders hin und sag, hey, hau mir das mal raus. Ich werde diesen Gedanken nicht los. Hau mir es raus in Jesu Namen, diesen Geist. Ja, habe ich auch schon gemacht. Weißt du, auch nach 20, 25 Jahre Christ oder noch länger, ich bin ja schon 37 Jahre oder was. Aber weißt du, auch da kann es manchmal noch Dinge geben, Herausforderungssituationen. Weißt du, dann rufe ich einen Freund an, einen anderen geistlichen Mann Gottes oder so und sage, hey, hau mir das raus. Ja. Also sei nicht stolz und denk, du musst alles allein schaffen. Wenn du es nicht schaffst, dann geh zu jemand hin. Gleichzeitig sei dir bewusst, du musst auch nicht für alles immer gleich zu jemand hingehen. Das ist nämlich die andere Seite. Manche Leute, die neigen selber zur Passivität oder sie haben auch vielleicht nur diese Minderwertigkeit oder diesen Gedanken, oh, ich habe nicht die Autorität, ich bin nicht stark genug oder was auch immer. Und deswegen denken sie, für jedes Ding, was sie anfliegt, müssen sie immer gleich zu jemand hingehen. Das ist auch nicht richtig. Das gesunde Maß ist richtig. Ja? Erstmal selber drangehen, Autorität nehmen Und wenn du merkst, hey, das lässt mich nicht los, ich habe es jetzt schon so oft probiert, es lässt mich nicht los, irgendwie, ich weiß auch nicht, krieg da nicht den Sieg drüber, dann geht zu jemand hin und dann heißt es, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann was immer sie bitten werden, das wird ihnen werden. Amen. Okay, wichtig ist auch, nach diesem Wochenende, was rät Paulus dir? Philipper 3, Vers 13 bis 14. Er sagt dir, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Amen. Das heißt, es ist wichtig, auch nicht die Vergangenheit immer wieder herzuholen, immer wieder drin rumzurühren. Ja. Es kann sein, dass du jetzt in dir Geister rausgehaut worden und morgen früh wachst du auf und da kommt ein Gefühl hoch und du denkst, oh, das fühlt sich ja immer noch so an, wie wenn es noch da wäre. Stell dich da drauf, jetzt ist es anders. Es wurde dir rausgehaut und jetzt hast du Autorität. Du bist frei und deswegen hast du Autorität. Du musst nur einfach befehlen, du darfst dich nur nicht verunsichern lassen. Du musst einfach sagen, nein, Schluss jetzt, aus jetzt, vorbei jetzt. Amen. Und dann gehst du auch nicht dem immer wieder weiter in Gedanken nach und sagst, ja, vielleicht gibt's ja doch noch irgendwas. Weißt du, da wirst du nie fertig. Und wenn du dann noch weiter in deine Blutlinie zurückgehst, noch hinter deine Urgroßeltern und was weiß ich was, dann wird's ganz spooky, weil dann wirst du überhaupt nicht fertig. Dann musst du am Ende für die Sünde Adams um Vergebung beten. Ja, und ja, verstehst du? Das. Amen. Okay, das heißt, du lässt die Vergangenheit hinter dir. Sag mal, ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Und nicht nur das, sondern du schaust auf das, was vor dir ist. Das ist immer wichtig. Nicht nur das eine lassen, sondern das andere tun. Ja? Du musst diesen Raum füllen mit dem, was vor dir ist. Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat eine Vision für dich. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Schau nach vorne. Gott hat Gutes für dich. Träume mit Gott. Ja? Wir lehren dich, da gibt's auch eine eigene Lehrserie darüber. Träumen mit Leidenschaft, glaube ich, heißt die eine. Und die andere weiß ich nicht wie. Entfache den göttlichen Traum in dir. Genau. Das ist einfach, da lernst du mit Gott zu träumen, damit du was vor Augen hast, was Gott vorhat in deinem Leben. Du musst was vor Augen haben, sonst kannst du den guten Kampf des Glaubens im Jetzt nur schlecht kämpfen. Und der Feind wird dich immer wieder in die Vergangenheit zurückziehen und zu sagen, ja, aber schau mal da und da aber als Kind und du bist doch derjenige, dem das passiert ist und so weiter. Wird dich immer wieder daran erinnern. Paulus sagt, nein, ich vergesse, was hinter mir ist. Amen. Halleluja. So hast du Freiheit. So hast du Freiheit und so bleibst du in Freiheit. Du bleibst in Freiheit. Du bleibst in der Freiheit, dein Leben zu ordnen. Du bleibst in der Freiheit zu sagen, was in deinem Leben läuft und was nicht. Ja, Römer 5, Vers 17, die Bibelstelle hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz am Anfang. Römer 5, Vers 17, wenn nun durch die Übertretung des einen, nämlich Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Wer ist es? Wir, was werden wir tun? Wir werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Leben, über deine Umstände. Weißt du, wenn irgendwas kommt, dann wirst du darüber herrschen. Und das griechische Wort, das da steht für herrschen, heißt eigentlich wörtlich als König herrschen. Da steckt das Wort Basileia, ist das Grundwort, also Königreich. Ja. Als König herrschen, Basileio ist das Verb. Ja. Als König herrschen, wir werden als Könige herrschen. Was tun Könige? Könige ordnen an, Könige befehlen. Könige sagen, du hierhin und du dahin. Teufel, dorthin, raus. Amen. Halleluja. Umstand, ich spreche zu dir, hebe dich hinweg und verpflanze dich ins Meer. Amen. Das tun Könige. Halleluja. Sie sprechen zu Umständen. Könige dekretieren. Hiob 22, Vers 28 ist deine Verheißung. Dekretierst du eine Sache, so wird sie dir werden und über deinen Pfaden wird Licht aufleuchten. So steht es da. Amen. Das heißt, du ordnest Dinge an, du regierst als ein König im Leben. Das ist deine Bestimmung als Sohn Gottes. Du bist nicht mehr drunter, sondern du bist drüber. Sag mal, ich bin nicht mehr drunter, sondern du bist drüber. Das ist eine Grundlehre für dein ganzes Leben. Mach dir das immer bewusst, egal was kommt, egal welcher Umstand, egal welche Situation. Ich bin drüber und nicht drunter. Egal wie es momentan aussehen mag. Egal was dein Gefühl momentan sagen mag. Es geht nicht um Gefühl, ob du das fühlst immer. Sondern es geht darum, dass es die Wahrheit ist und dass du es wahrnimmst. Das heißt, dass du als König herrschst. Das muss man aktiv tun. Ja? denke nicht, dass du einfach, weil dir Dämonen ausgetrieben worden sind, automatisch frei bleibst, wenn du passiv bist. Passivität gibt den Raum wieder, dass die Dämonen wiederkommen können. Amen. Jesus hat es ja gesagt, wenn die Dämonen ausgefahren sind, dann wollen sie gerne wiederkommen. Ja? Und dann versuchen sie manchmal, holen sie erstmal im ersten Moment noch mal ein bisschen Verstärkung, um zu gucken, ob wir vielleicht noch mal reinkommen. Und dann musst du stehen. Musst du sagen, nein, nicht mehr bei mir. Ist vorbei, aus, vergangen, erledigt, Ende. Aus, Ende, Amen. Ja, so musst du damit umgehen. Dann ist es eine klare Sache. Halleluja. Das heißt, frei werden und frei bleiben als Söhne und als Kinder Gottes ist zum einen, indem wir uns freisetzen lassen durch Befreiung, durch Vergebung, durch Bereinigung, durch diese Dinge, die wir an diesem Wochenende auch gelernt haben und praktiziert haben. Und zum anderen dadurch, dass wir unser Bewusstsein bauen, unser Denken erneuern, dahingehend, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Absoluter Schlüssel, dass du weißt, wer du bist in Christus. Also, wer bist du in Christus? Ein König, ein Priester, Halleluja, einer, der herrscht, ein Sohn, Amen, ein Erbe, Halleluja, und damit ein Freier. Er hat dich befreit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Du hast Herrschaft über deine Seele. Sag mal, ich habe Herrschaft über meine Seele. Sag mal, ich habe Herrschaft über meine Umstände. Und sag mal, ich nehme diese Herrschaft wahr in Liebe. Auch das ist wichtig, weil die Welt hat manchmal ein falsches Verständnis von Freiheit. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Freiheit heißt nicht, dass du nie wieder leiden musst in deinem Leben. Verstehst du? Manchmal musst du leiden um eines größeren Zieles willen, einfach damit jemand zum Beispiel, was weiß ich, du kannst nicht einfach sagen, zum Beispiel, wenn dein Beispiel, deine Eltern zum Beispiel verhalten sich, sind vielleicht nicht gläubig und verhalten sich dir gegenüber unmöglich, ja. Du kannst, wenn du wirklich den Segen Gottes auf die Dauer willst, du kannst es dir nicht leisten, einfach zu sagen, okay, ich breche meine Beziehung ab zu meinen Eltern. Da liegt kein Segen drauf. Es kann sein, dass es mal, wenn es wirklich um heftigen Missbrauch geht, auch sexuellen Missbrauch vielleicht so, dann kann es sein, dass mal eine Zeit des Abstandes auch wichtig ist. Ja, das, ich sage es jetzt nicht generell als Gesetz, aber grundsätzlich muss das Ziel sein, dass du von deiner Seite aus alles tust, um in einer gesunden, guten Beziehung zu deinen Eltern zu leben. Das heißt, dass du sie ehrst, dass du sie achtest, dass du die ihnen auch zeigst, dass du dankbar bist für das, was du empfangen hast. Selbst wenn du vielleicht sagst, ja, 80% waren negativ in meiner Kindheit, das kann ja sein, aber dann hast du trotzdem 20% empfangen, wofür du gar dankbar sein solltest. Ja? Du kannst es dir nicht leisten, einfach aus dieser Beziehung zu fliehen. Oder wenn du verheiratet bist. Ich meine, was hast du gesagt bei der Eheschließung? In guten und in schweren Tagen. Amen. Du kannst es dir nicht leisten, einfach zu sagen, jetzt wird es schwierig, jetzt haue ich ab. Die Freiheit ist nie eine Freiheit für Lieblosigkeit. Das müssen wir verstehen. Die Freiheit ist nicht einfach, okay, ich halte alles von mir fern, was mir irgendwie Not macht oder was irgendwie vielleicht auch Kreuzigung des Fleisches bedarf oder Demut oder wie auch immer oder einfach auch mal durchgehen und auch mal was aushalten. Ja? Das ist nicht die Freiheit, verstehst du? Sondern die Freiheit Gottes ist immer eine Freiheit in Liebe. Es ist auch eine Freiheit zur Liebe. Amen, da hatten wir es ja auch schon davon. Er befreit dich von deiner Bindungsunfähigkeit, von Isolation, von Härte, was auch immer, von Lieblosigkeit, all diesen Dingen. Er befreit dich zur Liebe und er befreit dich für die Liebe. Und wenn wir sagen, wir als Söhne Gottes, wir herrschen im Leben durch Jesus Christus, dann bedeutet es immer, dass wir in Liebe herrschen. Nie mit dem Ziel, Hauptsache ich bin frei, Hauptsache mir geht's gut. Das stört mich nicht, was mit dem ist, ja gut, wenn der noch ein Problem hat, ja gut, was, der ist krank, ja gut, bestimmt irgendein Dämon, ja, wo hat er wieder die Tür aufgemacht? Also das ist nicht die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Amen, sondern es ist die Freiheit zur Barmherzigkeit. Es ist die Freiheit zu lieben, es ist die Freiheit, sich Menschen zuzuwenden. Gerade wenn es dir gut geht, umso mehr gibt Gott dir Liebe für die Menschen, denen es nicht so gut geht und du dienst ihnen. Amen. Ehrlich gesagt, ganz viele Dämonen fahren auch aus deiner Seele und du wirst frei von ganz vielen Dingen in deiner Seele, wenn du dich entscheidest, anstatt dich um dich selber zu drehen, anderen Menschen zu dienen. Ganz am Anfang meines Christseins war für mich das ein absoluter Schlüssel. Ich hatte viele Probleme in meiner Seele, die ich gewälzt habe. Und irgendwann mal eines Tages hat Gott mir einfach gesagt, da war ich vielleicht 2 Jahre gläubig oder so, da hat Gott mir gesagt, Weißt du, wenn du dich einfach anderen zuwendest und sie liebst und ihnen einfach die Liebe Gottes zeigst, dann und wegschaust von dir selber, dann wirst du sehen, dass du frei wirst. Und ich habe mich einfach entschieden und ich habe mich nicht gut gefühlt, verstehst du? Ich habe gar nicht gut gefühlt. Ich dachte, ja, ich brauche selber Befreiung, ich brauche noch dieses, ich brauche noch jenes. Aber ich habe einfach mich entschieden, ich diene einfach anderen Menschen. Ich bin hier, um anderen Menschen zu dienen. Da war ich noch nicht Pastor oder irgendwas. Aber ich habe einfach gesagt, ich diene anderen Menschen. Ich schaue, wo ich Gott und den Menschen dienen kann. Ich bin auf die Straße gegangen, habe evangelisiert und hier und da mitgearbeitet und so weiter. Einfach einen Ausfluss gesucht für die Liebe Gottes. Und rate mal was, ganz viele Dinge in meiner Seele haben mich einfach verlassen irgendwie. Die haben sich einfach verwachsen sozusagen. Ja, es ist so. Ja, das, weißt du, das ist ein Schlüssel. Liebe fließen zu lassen ist ein Schlüssel für Freiheit. Amen. Hilft dir ganz, ganz viel. Halleluja. Weißt du, wenn du einsam bist, dann geh zu den Menschen, die sich einsam fühlen und diene ihnen. Und du bist nicht mehr einsam. Weil schon hast du Menschen. Amen. Ja, ist so. Verstehst du? Du sagst, oh, ich bin so einsam, keine Freunde, nichts. Ja, dann vielleicht lädst du einfach ein paar Obdachlose ein und machst ein Essen für die. Okay, das ist jetzt nicht dein Ding, die riechen so. Hey, okay. Dann lad ein paar Asylanten ein. Oder wen auch immer. Oder geh ins Krankenhaus und frag die Menschen, frag im Krankenhaus, ob du vielleicht Sitzwache machen kannst bei irgendeinem Kranken oder ob du hier oder da einfach, ob du die Möglichkeit hast zu dienen oder in deiner Gemeinde. Frag einfach, hey, wo kann ich dienen? Wo kann ich mich einbringen? Und du wirst merken, das Problem der Einsamkeit erledigt sich plötzlich. Aber wir müssen aufstehen und aktiv werden. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Nicht passiv bleiben. Sonst kommen die Dämonen wieder und sehen ein leeres Haus und sagen, okay, der macht eh nichts. Der wartet ja nur drauf, dass wir wiederkommen. Verstehst du? Und deswegen ist wichtig, geh Schritte der Jüngerschaft. Du hast ganz am Anfang, in der allerersten Stunde von Sabrina gehört, Christen sind Jünger. Das heißt, solche, die in der Jüngerschaft gehen. Verbinde dich auch mit anderen Christen. Verbinde dich auch mit geistlicher Leiterschaft. Weil auch das ist ein Schlüssel, um als Jünger zu wachsen. Jeder Christ sollte jemand haben, zu dem er als, ich sag mal, geistlichen Vertrauten oder geistlichen Leiter gehen kann, wenn er Probleme hat. Ja? Wo er einfach sagen kann, hey, oder auch wenn er keine Probleme hat, einfach zu sagen, hey, guck mal, das mache ich gerade oder das habe ich auf dem Herzen. Wie siehst du denn das? Kannst du mir dazu was sagen? Hast du mir einen Tipp? Hast du mir einen Rat? Oder wie auch immer. Jeder Christ sollte so jemand haben. Ja. Jeder, egal, weißt du, egal, und wenn du da, ist mir egal, ob du der Apostel, Doktor, Professor, sonst was bist und der, was weiß ich, der seit 50 Jahren im weltweiten apostolischen Dienst bist, du brauchst es trotzdem. Amen. Und du solltest wissen, wen du dafür hast und solltest dich zuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig, um auf die Dauer frei zu bleiben. So lebst du in Herrschaft über deine Seele. Amen. Dauerhaft. Halleluja. Und wenn du Herrschaft über deine Seele hast, dann ist die automatische Folge auch, oder was heißt, ja, vielleicht falsch ausgedrückt, nicht die automatische Folge, aber zur Herrschaft über die Seele kommt dann auch die Herrschaft über den Körper. Weil Gott hat alles, heißt im Psalm 8 heißt es, Gott hat den Menschen geschaffen und alles, was er geschaffen hat, heißt es da, hat er unter seine Füße gegeben. Das war die ursprüngliche Bestimmung des Menschen, ganz am Anfang im Paradies. Ja. Wir wollen Menschen schaffen, hat er gesagt, und sie sollen über die Erde herrschen. Über alles, was ich geschaffen habe, sollen die Menschen herrschen. Wir sollen herrschen über unsere Seele, das ist das Erste. Und dann auch über alles, was geschaffen ist. Also über Materie, das schließt Körperzellen mit ein, ja. Das schließt Organe mit ein. Ja. Gott hat uns Herrschaft gegeben. Jetzt wird es ganz still, Halleluja. Ja, schau mal her. Weißt du, Gott hat Adam ursprünglich diese vollkommene Herrschaft gegeben. Weißt du, deswegen ist Adam nie krank geworden. Deswegen ist Adam nicht mal gestorben in dem Fall, weil eben der Tod noch überhaupt keine Macht hatte. Aber er ist auch nie krank geworden. Jesus war auch nie krank. Ist das schon mal aufgefallen? Das steht nirgends in der Bibel. Ja, an dem Tag hat Jesus sich nicht so gut gefühlt, weil er eine Grippe hatte. Deswegen konnte er leider nicht nach Kapernaum einziehen. Ja, ja oder Jerusalem, oh ja, Hosianna haben sie schon gerufen, aber Jesus hatte noch Verstopfung oder keine Ahnung. Ja, ja, weißt du, das war nicht so, er war nicht krank, Amen. Er war einfach nicht krank. Warum? Weil er vollkommene Herrschaft hatte. Ja? Vollkommene Herrschaft. Herrschaft über die Materie. Wir haben Herrschaft über die Materie. Das ist der Schlüssel für jeden Heilungsdienst. Das ist der Schlüssel, wenn wir füreinander beten für die Kranken. Weißt du, wir sollten, wenn wir füreinander beten, auch für Gesundheit, sollten wir nicht in diesem Bewusstsein beten, oh Herr, ja, wenn es dein Wille ist, dann vielleicht mögest du doch etwas tun im Leben dieses lieben Bruders. Du siehst doch, wie nett er ist und wie brav er schaut und wie arm er auch dran ist und so weiter. Ja, ich kenne so Gebete, weißt du, Christen versuchen Gott zu überzeugen, dass er doch barmherzig ist, ja. Weißt du, wie wenn Gott nicht barmherzig wäre. Gott ist sowieso barmherzig, ja. Und Gott will nicht, dass irgendjemand leidet und dass irgendjemand krank ist, ja. Aber der Punkt ist, er hat uns hier auf der Erde die Autorität anvertraut, um diese Dinge zu erledigen. Er hat dich da gesetzt. Er hat dich gesetzt, die Kranken zu heilen. Was hat Jesus zu den Jüngern gesagt? Er hat gesagt, wenn ihr hingeht, ja, wenn ihr hingeht, wenn du hier Bad Boll verlässt und irgendwo anders hingehst, was tut dann, wo ihr hingeht? Predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit Gottes ist zum Greifen nahe. Der Himmel ist zum Greifen nahe. Und das sollt ihr deutlich machen, konkret deutlich machen. Wie? Heilt Kranke. Er hat nicht gesagt, betet für die Kranken. Interessant, er hat nicht gesagt, betet für die Kranken. Das hat er nie zu den Jüngern gesagt. Keine einzigen Stelle hat er gesagt, betet für die Kranken. Das heißt immer, er gab ihnen Vollmacht, die Kranken zu heilen. Das heißt auch von Jesus immer, er heilte ihn. Das heißt auch nicht, er hat auch nicht zum Vater gebetet, oh bitte Vater, heile ihn, sondern er wusste, was sein Auftrag war. Du solltest wissen, was dein Auftrag ist. Dein Auftrag ist, die Kranken zu heilen, weil Jesus dir seine Autorität anvertraut hat. Das ist dein Auftrag. Ja, du kannst die Kranken nicht heilen aus deiner eigenen Kraft, das ist auch klar. Aber du kannst handeln gemäß dem Wort Gottes. Heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Amen. Das ist ein klarer Auftrag. Halleluja. Viele Dämonen werden dein eigenes Leben verlassen, vielleicht sogar Krankheiten, wenn du für andere betest. Ich habe schon öfters diese Zeugnisse gehört von Leuten, die waren krank und dann kam jemand zu ihnen ausgerechnet mit derselben Krankheit und der fleischliche Christ würde dann sagen, ich bin doch selber krank, das kann ich ja nicht und sagen, ich habe keine Autorität, tut mir leid, du hast Lungenentzündung, ich habe auch Lungenentzündung, also da kann ich nicht beten, da habe ich keine Autorität, was man selber hat, darüber hat man keine Autorität. Ich sage dir, Lüge. Es hängt nicht davon ab, was du selber hast. Ich habe manche der stärksten Heilungen erlebt, während ich selber total Schmerzen hatte. Ja? Ich weiß noch einmal, da habe ich Leute mit Augenproblemen nach vorne gerufen. In einem Heilungsgottesdienst kamen 5 oder 6 kamen nach vorne, die starke Augenprobleme hatten, stellten sich in einem Halbkreis um mich herum auf. Ich wollte anfangen, für die zu beten. In dem Moment fährt mir ein Schmerz rein da in den Darmbereich. Ich dachte, ist ja der Hammer. Ich dachte, entweder falle ich gleich um oder ich renne raus aufs Klo oder was auch immer, am besten weit weg. Keine Ahnung was, aber das war so heftig. Und gleichzeitig waren da diese Menschen, die Heilung brauchten. Ja? Und ich habe mich einfach entschieden, habe gesagt, okay, Herr, du hast mir den Auftrag gegeben, ich bete einfach für diese Leute. Ja? Und habe ihnen einfach die Hand aufgelegt, einen nach dem anderen. Und rat mal was, nachdem ich dem 5. oder 6. die Hand aufgelegt hatte und die, alle haben sie Heilung empfangen, soviel ich weiß, jedenfalls soviel ich mich erinnere. Und am Ende war mein Schmerz wieder weg. Amen, verstehst du? Der Feind will dich manchmal nur durcheinander bringen. Es liegt nicht daran, wie du dich fühlst, sondern du hast Autorität. Es liegt am Wort Gottes, nicht an deinem Gefühl. Es liegt daran, was Gott sagt. Er gab ihnen Vollmacht, die Kranken zu heilen und die unreinen Geister auszutreiben. Er gab dir Vollmacht. Wem gab er Vollmacht? Denjenigen, die glauben. Also da steht nicht den Aposteln, den Propheten, den Evangelisten, den Hirten, den Lehrern, wem auch immer, sondern denen, die glauben, gab er Vollmacht, Kranke zu heilen. Halleluja. Weißt du, völlig egal, mit welcher Krankheit du es zu tun hast, die dir begegnet, du hast, was es braucht, um dieser Not zu begegnen. So wichtig. Du hast, was es braucht, um dieser Not zu begegnen. Aufgrund dessen, was Gott gesagt hat. Aufgrund deines Seins. Nicht aufgrund deines Gefühls. Amen. Weißt du, das ist ja, ist genauso wie wenn du nimm den Bundeskanzler zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. Weißt du, wenn der seine Unterschrift unter ein Dekret setzt, dann gilt es, ob er sich jetzt an dem Tag stark fühlt oder schwach fühlt. Ist er so? Weißt du, fühlt sich vielleicht an dem Tag wie der letzte Wurm, überhaupt nicht nach Bundeskanzler? Kann ja sein, Krankheit, was auch immer. Umstände, keine Ahnung, fühlt sich total mies, aber wenn er sagt, hey, so machen wir das und das ist das Dekret, das unterzeichnet ist, dann gilt das. Und genau, es ist bei dir auch, das gilt, egal wie du dich fühlst, du bist der König unter dem König der Könige. Amen. Halleluja. Wow. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Also, ihr Lieben, sind wir bereit, zum Schluss noch ein bisschen Autorität zu nehmen über körperliche Sachen? Wie wär's? Halleluja. Okay, lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns mal locker machen. Preis den Herrn. Weißt du, es spielt auch keine Rolle, wie heftig eine Krankheit ist, was Ärzte sagen, ob das jetzt möglich ist oder ob das unmöglich ist, ob man sich das vorstellen kann, dass das passiert oder ob man das sich nicht vorstellen kann. Also wer uns kennt hier bei Glory Life, wir haben schon so viele Wunder erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen, wie Gott das macht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Gott Metall in einem Körper auflöst und in Knochensubstanz verwandelt. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Gott eine Wirbelsäule, die krumm war, in einer Sekunde begradigt. Das kann man sich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ja, zieht er das jetzt lang oder was macht er da jetzt? Du, keine Ahnung, wie Gott es macht. Ich weiß nur, dass wir Autorität haben über die Materie. Wir als Söhne und Töchter Gottes. Also wir müssen diesen Schritt gehen. Zu viele Christen sagen, ja, ich weiß und ich glaube, dass Gott das kann. Ja, das bringt dir erstmal gar nicht viel, wenn Gott dir den Auftrag gegeben hat, es zu tun. Amen. Ja, Gott kann es, aber er will dich gebrauchen. Also musst du glauben, dass es durch dich passiert. Also musst du glauben, dass du es kannst. Sonst hat Gott nichts davon, dass du sagst immer, oh Herr, ich glaube, dass du das kannst, ich glaube, dass du das kannst. Und Gott sagt, ja, weiß ich doch. Aber jetzt ist mir wichtig, dass du es wahrnimmst und dass du es tust. Weißt du, glaubst du auch, dass du es kannst? Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wer ist hier und du brauchst ein kreatives Wunder in deinem Körper. Zum Beispiel, du hast eine Skoliose im Körper und die Wirbelsäule ist krumm oder du hast einen gebrochenen Knochen, der nicht richtig zusammengewachsen ist oder du hast Metall im Körper einoperiert bekommen und dieses Metall stört dich in der Bewegung oder du brauchst ein kreatives Wunder im Auge, weil sich die Makula aufgelöst hat oder gelöst hat oder wie auch immer. Oder du brauchst ein kreatives Wunder im Ohr, weil du ein Trommelfell nicht mehr hast oder kaputt ist oder was auch immer. Du brauchst ein kreatives Wunder an irgendeiner Stelle deines Körpers. Wer ist das alles? Okay, das sind ja einige. Preis den Herrn, danke Jesus, dann können ja viele Wunder heute passieren. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, danke Jesus. wer weiß genau, dass er eine Skoliose hat, wo wirklich die Wirbelsäule gebogen ist. Du dahin hörst du dir als erstes gemeint, komm mal gerade her. Wir wollen es mal gerade sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast eine Skoliose in deiner Wirbelsäule. In welchem Bereich deiner Wirbelsäule? Oberer Bereich, mittlerer oder unterer? Der mittlere bis untere. Okay. Kannst du mal deine Jacke ausziehen? Weil sonst kann man es nicht sehen. Okay. Haben wir eine Krankenschwester da, die weiß, wie man eine Skoliose feststellt am Rücken, die einfach entlangfahren kann, um zu testen, man sieht es sogar hier, da ist sogar die Schulter steht hier raus. Ja, das ist ganz ähnlich wie das, was wir jetzt vor kurzem in Österreich hatten. Das war eine Frau, die hatte, da war es sogar noch stärker, die hatte einen richtigen Buckel hinten auf der rechten Seite durch die Skoliose einen Buckel gehabt. Ah ja, du bist Arzt, das ist noch besser. Krankenschwester auch noch. Beides. Ja. Ja. Okay. Ja, genau. Das ist ähnlich wie die Frau in Österreich, die hatte einen ganz starken Buckel auf der rechten Seite durch diese extrem, es war noch stärker wie hier, extrem verschobene Wirbelsäule. Und wir haben für sie gebetet und Gott hat die Wirbelsäule begradigt und der Buckel war nicht mehr zu sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wir schauen mal, wie Gott es hier macht. Ja, schau nochmal bei der, Roland, schau nochmal bei der Wirbelsäule, wie die verläuft. Einfach, versuch mir mal den Verlauf nachzuzeichnen, sodass ich sehe, wo es ist. Okay. So, ja, also ist in der Brustwirbelsäule praktisch, steht sie nach rechts rüber. Okay. Und deswegen ist der Buckel auch hier auf der rechten Seite. Okay. Gut. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Die Wirbelsäule muss ja so sein, ja, richtig? Ja, gerade normalerweise. Okay, gut. Jetzt machen wir Folgendes. Als erstes bete ich mit der Laser-Power Gottes, setz mir die Laser-Power Gottes frei von hinten in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du jetzt mit deiner Laser-Power auf diese Wirbelsäule gehst, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt durch diese ganze Wirbelsäule durchgehst, Herr, in Jesu Namen, Herr. Und dass du diese Wirbelsäule in die Ordnung Gottes bringst, Herr, in dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ich muss ein paar Sachen machen bei dir. Lass mal auf, steh dich mal so rüber. Streck mal deine beiden Hände, deine beiden Arme zu mir aus. Ja, genau, so. Okay, ja, seht ihr? Lass locker. Du musst nicht versuchen, dass ich einfach die Finger schon ausstrecken, aber locker lassen, weil dann, ja, wir müssten es so rum zeigen, weil dann sehen es die Leute besser. Oder, passt schon. Also ihr könnt es sehen, das ist ein großer Unterschied. Ja, das kommt durch diese verschobene Wirbelsäule. Ne? Das ist normal, dadurch ist es eben so verschoben. Ja? Okay, so, jetzt sagen wir, in Jesu Namen, Wirbelsäule, bewege dich an deinen Platz. Jeder einzelne Wirbel, jedes einzelne Band, jede einzelne Sehne, muss sich jetzt an ihrem Platz bewegen. Bandscheiben an eurem Platz. Muskeln an eurem Platz. In Jesu Namen. Ordnung Gottes. Amen. Amen. Ich glaube, es ist schon passiert. Streck mal deine Arme nochmal aus. So. Seht ihr es? Okay. Da hinten gehen wir nochmal drauf. Wart nochmal mit dem Buckel. Da gehen wir nochmal gerade drauf. Pass auf. Weil, pass mal auf, ist es okay, wenn du dich mal kurz hier auf den Boden legst? Ist das okay? Ja, genau, leg dich mal kurz auf den Boden. Einfach auf den Rücken. Ja, genau. So, okay. Halleluja. Preis den Herrn. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, ich danke dir, Herr, für dein Wirken jetzt, Herr, für deine kreative Kraft, Herr, die in dieser Wirbelsäule wirkt, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass die Verschiebung der Wirbelsäule bereits bereinigt ist durch das Auswachsen der Arme. Danke, Herr, dass jetzt du auch dich um diesen Buckel kümmerst, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, dass da die göttliche Ordnung hineinkommt jetzt in Jesu Christi Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, es bewegt sich. Ja. Danke, Jesus. Komplett in die Ordnung Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, jetzt steh nochmal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Okay. Preis den Herrn. Jetzt schau nochmal die Wirbelsäule. Es steht noch ein bisschen raus, das sehe ich hier, aber das kann noch von uns besser werden. Jetzt schau mal die Wirbelsäule. Wie ist mit der Wirbelsäule? Hat sich was verändert oder ist es noch gleich? Ist noch gleich? Okay. Ja, okay. Der Buckel ist besser geworden. Okay, danke Jesus, das ist der Anfang. Danke Heiliger Geist. Danke Herr, dass du weiter wirkst. Vater, in dem Namen Jesus, jedes Trauma, das auch auf diese Wirbelsäule gekommen ist, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr, jedes Trauma, das diese Wirbelsäule erlebt hat, auch von Kindheit an, Herr, in dem Namen Jesus, das löst sich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Oh, der Heilige Geist ist am Wirken. Halleluja. Danke, Jesus. Lass ihn einfach wirken. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus. Danke. Wow. Bewegt sich was? Danke, Jesus. Oh, in Jesu Namen. Raus aus dieser Wirbelsäule, in Jesu Namen. Jeder Geist, raus aus dieser Wirbelsäule, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Wer hat noch diese Skoliose alles in seinem Rücken? Okay, pass auf. Wir werden jetzt... Du auch, ja. Ja, es sind einige, ja, ich sehe es. Wir werden jetzt gleich für euch alle beten. Wir werden bei euch allen jetzt einfach das gleich freisetzen und diese Wirbelsäulen in die Ordnung Gottes befehlen. Und auch wenn ihr sonst irgendein kreatives Wunder braucht, einfach in eurer Wirbelsäule, werden wir befehlen. Ich werde hier noch weiter reinsprechen, da brauchst du noch ein bisschen. Aber ich möchte einfach, dass ihr anderen auch mit empfangt gleichzeitig. Also wenn du ein kreatives Wunder brauchst jetzt gerade, sei es in deiner Wirbelsäule oder sonst in deinen Knochen, streck einfach mal deine Hand aus. Streck mal deine Hand aus. Okay. Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Ihr Mitarbeiter, geht auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat, in Jesu Namen. Ja, okay. Und jetzt pass auf, wir machen das zusammen. Wenn jemand bei dir steht, dann darfst du deine Hand runternehmen, okay? Wenn jemand bei dir steht, nimm deine Hand runter. Ich sehe noch Hände. Ich sehe noch Hände, da sind noch Hände. Geht einfach auf die Leute zu, die ihre Hand gehoben haben. Halleluja. Wenn es jetzt nicht ganz aufgeht, wenn nicht genügend Mitarbeiter da sind, vielleicht reicht es nicht ganz, kann sein. Wer braucht noch jemand? Es sind noch zwei, drei. Es sind noch Mitarbeiter, die noch frei sind? Ja, Nadja, geh auf jemanden zu. Okay. Da, Melanie, geht auf dich zu. Okay, da hinten ist noch jemand. So, pass auf, dann können wir es so machen, wenn du jetzt hier bist und du bist zwar vielleicht nicht Mitarbeiter, aber du hast schon öfters wirklich auch für Kranke gebetet. Und du weißt, dass Gott dich da gebraucht auch, dann darfst du noch auf eine Person zugehen, die ihre Hand gehoben hat, okay? Gebe dir jetzt die Erlaubnis. Okay, so. Okay, danke Jesus. Jetzt pass auf. Da ist noch eine Hand, glaube ich, da ist noch eine Hand. Kann noch jemand auf den jungen Mann dazugehen? Ha? Ah ja, okay, Caroline, super. Wunderbar, okay. Jetzt pass auf, jetzt frag kurz die Person, wo sie ein kreatives Wunder braucht. Frag kurz die Person, wo sie ein kreatives Wunder braucht. Okay? So, dann noch nichts machen. Achtung, noch nichts machen. Frag kurz die Person, wo sie ein kreatives Wunder braucht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jetzt, wenn du sie gefragt hast, wenn du sie gefragt hast, dann bitte sie um Erlaubnis. Frag einfach, darf ich dir die Hand auflegen auf der Stelle oder darf ich ein Wunder an dir wirken? Ja, wir wirken jetzt Wunder. Amen. Wir heilen jetzt die Kranken. Amen. Manchmal musst du Dinge tun. Du hast es gesehen, was ich bei ihr schon begonnen habe zu tun. Ich werde gleich noch eine Sache bei ihr machen. Aber einfach, du musst manchmal Dinge wirken. Du musst Dinge tun. Du darfst nicht passiv sein, sondern du musst aktiv sein. In Jesu Namen. Also sagen wir jetzt, Geh einfach rein, beginn in Sprachen zu beten und sag, Heiliger Geist, was soll ich tun, wie soll ich dieses Wunder wirken? In Jesu Namen und dann beginne aktiv zu werden. Beginne in Sprachen zu beten. Und Vater, wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, wir nehmen Autorität über jede Körperzelle hier in diesem Raum. Wir nehmen Autorität über jeden Knochen. Wir nehmen Autorität über jedes Band, über jede Sehne, über jeden Nerv. Wir nehmen Autorität über jedes Körperteil, über jedes Auge, über jedes Ohr, über jedes Organ hier in diesem Raum. Wir nehmen Autorität jetzt darüber und wir befehlen, diese Körperteile jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, in dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, jetzt in die göttliche Ordnung hinein, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Und wenn Gott dir etwas zeigt, was du tun sollst, dann tu das gerade jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Betet, sprecht rein. Pass auf, ich möchte gerne das... Halleluja. Wenn ihr reingesprochen habt, wenn ihr den Befehl gegeben habt, wenn er den Befehl gegeben hat, dann aktiviert das Wunder. Das heißt, lass die Person irgendetwas tun. Entweder etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte, etwas tun, wo sie vielleicht vorher dabei Schmerzen hatte. Lass sie das einfach tun im Glauben. Lass sie jetzt im Glauben in ihr Wunder hineingehen. Ja, lass sie im Glauben in ihr Wunder hineingehen jetzt in Jesu Namen. Lass sie etwas tun. Wenn es etwas ist, was man nicht sofort testen kann, dann lass sie trotzdem im Glauben. Lass sie Gott danken. Lass sie Gott preisen. Frag sie einfach, ob sie sich anders fühlt in dem Namen Jesus. Jetzt ist die Zeit, wo du es aktivierst, okay? Jetzt ist die Zeit, wo du es aktivierst in Jesu Namen. In Jesu Namen. Seid ihr dabei, es zu testen bei euch? Seid ihr dabei, es zu testen? In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du feststellst, weißt du, dass es ein bisschen besser geworden ist, dann geh noch ein zweites Mal drauf, ja? Dann geh einfach noch ein zweites Mal drauf. Sprich noch mal rein. In Jesu Namen. Manche Sachen beginnen einfach, ja? Und es wird besser und dann sprichst du noch mal rein und dann wird's 100%, okay? In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn es noch eine andere Sache gibt, die zu erledigen ist, dann sprich da auch noch mal rein. In Jesu Namen. Und wenn du merkst, bei dir hat sich was verändert, dann gib Jesus die Ehre. Dann beginn einfach ihm einen Applaus zu geben. Beginn einfach ihm zu danken für das, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Genau, ja. Genau. Halleluja. Ja, genau. Danke, Jesus. Pass auf, wer von euch kann bezeugen, dass die Sache, die bei ihm im Körper war, entweder deutlich besser jetzt geworden ist, oder aber es ist schon ganz weg, aber die Probleme sind ganz weg. Heb einfach mal deine Hand, wink mal mit deiner Hand. Da ist jemand, da drüben ist jemand, dort ist jemand, da vier, da fünf, wo noch? Wink einfach mit deiner Hand, wenn sich bei dir auch, Halleluja, da hinten, danke, da drüben ist auch jemand. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was bereits passiert ist. Manche Dinge kann man nicht sofort testen, das weiß ich. Musst du beim Arzt testen oder auch mit der Zeit. Manche Sachen muss man erst eine Weile bewegen. Ja, aber manche Dinge gehen erstmal einen Schritt. Hier bei ihr hat es zum Beispiel einen Schub in der Wirbelsäule getan, dass die Wirbelsäule nicht mehr so krumm ist wie vorher. Aber es ist noch nicht ganz erledigt, aber zum Teil. Also auch dafür geben wir Jesus die Ehre. Gott macht es weiter. Amen. Halleluja. Okay. Danke, Jesus. Pass mal auf. Ihr, die ihr euch gemeldet habt, kommt mal ganz schnell nach vorne und erzählt einfach ganz kurz, was passiert ist. Einfach, dass wir Jesus die Ehre geben für alles, was passiert ist, für alles, was vollbracht ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay? Ich brauche dieses andere Mikrofon. Halleluja. Danke, Jesus. Braucht dieses Mikrofon? Tut nicht? Ah, jetzt. Okay. Okay. Was ist bei dir passiert? Erzähl mal. Ich war im Hals. Kommt einfach nach vorne, wenn ihr ein Wunder erlebt habt. Kommt einfach nach vorne, ihr könnt euch anstellen und einfach einer nach dem anderen erzählt kurz, was passiert ist. Im Hals-Nackenbereich war ich total verspannt und das ist jetzt richtig leicht geworden. Ist jetzt leicht geworden. Ja, wie lange hattest du das Problem? Schon lang. Und jetzt ist es weg? Ganz weg noch nicht, aber ist viel leichter. Geht vor uns komplett. In Jesu Namen. Danke, Herr, für 100%. Danke, Jesus, für 100%. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Machen wir so. Wie fühlt sich jetzt an? Richtig leicht. Jetzt ist richtig leicht. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gib mir ihm die Ehre. Was ist bei dir passiert? Also, ich hatte an den Hüften so, schon ganz schöne Verspannung und habe immer Probleme gehabt. Ganz besonders auch beim Autofahren, Gas geben und solche Geschichten. Und die Sandy hat dann gebetet für mich, hat auch gesehen, dass ein Bein kürzer war, also das rechte. Das Bein war kürzer. Und dann ist es ausgefahren und jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg, Halleluja. Halleluja. Weißt du denn, wie lange hattest du denn das gehabt? Dann das war immer mal mehr, mal weniger. Aber jetzt war es, wie stark war das Problem, wenn man auf der Skala von 1 bis 10, 10 ist das stärkste? Ja, ich würde mal sagen 4 oder 5, also so jetzt Mittel, nicht ganz so doll. Ne? Aber jetzt ist komplett weg. Genau, und jetzt ist komplett weg. Halleluja, danke Jesus, Amen, preis den Herrn. Halleluja, was ist bei dir passiert? Komm einfach hier hoch, genau, komm hier rüber, was ist passiert? Also wir hatten gebetet für meine Beine, dass die so gleich lang werden. Und die waren ungleich? Ja, und die Skoliose, dass die sich mehr rausdreht, genau. Ja, und was ist passiert? Also die Beine haben sich wirklich bewegt. Das hast du gesehen, dass sie sich bewegt haben? Wie viel waren die unterschiedlich? Keine Ahnung, 0,6, 0,8 Zentimeter. Okay, und die sind gleich lang geworden? Vermutlich, also sie haben sich beide bewegt und beide so. Du hast es gesehen einfach, dass sie, rausgewachsen sind. Okay, und hattest du wegen der Skoliose, hattest du irgendwelche Probleme oder irgendwas? Ja, absolut. Hm. Ja, Schmerzen, oder? Ja, Haltungsschwierigkeiten. Haltungsschwierigkeiten. Und jetzt? Wie ist es jetzt? Schon besser, ja. Jetzt ist es besser. Mhm. Das heißt, inwiefern besser? Du hast keine Schmerzen mehr oder was ist besser? Ich habe mich besser gehalten. Also du kannst dich jetzt besser halten? Aufrecht gehalten. Aufrechter. Du spürst, dass du aufrechter gehst? Ja. Okay. Das heißt, wo hattest du die Skoliose im oberen, unteren Bereich? So im Mittelbereich. So im Mittelbereich. Okay. Mhm. Und war die stark oder eher schwach? Mittelprächtig. So mittelprächtig. Hat mein Arzt gesagt, so ja. Okay, und du hast jetzt gemerkt, dass du dich wie aufgerichtet hast. Okay, und hattest du Schmerzen beim Laufen? Ja, so Verdrehung habe ich immer gespürt. Ich Verdrehung immer gespürt, ja. Während dem Laufen? Ja. Okay, lauf mal ein bisschen. Okay. Okay, lauf einfach. Ja, lauf einfach, genau. Okay, jetzt lauf nochmal zurück. Okay, und wie fühlt sich das jetzt an? Es fühlt sich besser an, ja. Das heißt, du gehst aufrechter, oder? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gib mir ihm die Ehre. Komm nach vorne, erzähl, was ist bei dir passiert? Ich hatte ein starkes Hohlkreuz. Und ich konnte nicht so lange stehen, ohne Schmerzen zu haben. Und dann wurde gerade für mich gebetet. Und die Schmerzen waren dann auch augenblicklich weg. Ja, Halleluja. Ja. Danke, Jesus. Amen. Genau. Und dann? Ja, und der Rücken hat sich auch begradigt leicht. Aha. Also er ist immer noch ein bisschen holig, aber... Aber weniger. Gut, dass es ein bisschen eine Kurve gibt im Rücken, ist normal, genau, nur halt nicht übermäßig. Das hat sich begradigt. Das heißt, du hast gespürt, dass die Wirbelsäule hier rausgekommen ist. Genau, richtig. Wow, Halleluja, ja. Danke Jesus, Amen. Halleluja, preist den Herrn. Das ist ein kreatives Wunder, Amen, das ist ein kreatives Wunder. Was ist bei dir passiert? Ich habe einen Unfall gehabt, ja. Und runtergefallen, so hängen geblieben. Und meine Schulter, das ist raus, oder ich weiß nicht, das Schmerzen. Du hattest Schmerzen in der Schulter? Ja, deswegen. So konnte ich, aber so drehen, ich kann nicht. Das konntest du nicht? Jetzt viel besser geworden. Jetzt kannst du es? Jetzt kann ich, aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber es ist viel besser geworden. Wie lange hattest du denn das Problem in der Schulter? 20 Jahre, glaube ich. 20 Jahre, das heißt, du konntest 20 Jahre das so nicht machen. Und jetzt ist es deutlich besser geworden. Und es hat wie geknackt, oder wie sagst du? Ja, ja. Kann man hören, ja. Okay, das heißt, jetzt geht da was vorher aber nicht mehr schon ging. Viel besser. Ja, Amen, Halleluja. Amen. Danke, Jesus, Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, was ist bei dir passiert? Ich habe das gleiche Problem wie meine Schwester, ohne so stark. Was denn? Die rechte Schulter war. Das war deine Schwester gerade, ja, die ich hatte. Ja. Okay. Und bei dir, das ist eine Erbsache. Okay, dann wäre es vielleicht wichtig, dass man da noch diese Erbsache, auch dass es vor uns ganz weggeht, dass man diese Erbsache noch bricht. Okay. Aber was ist bei dir passiert? Es ist auch leicht geworden. Was ist? Es ist auch leicht zurückgegangen. Es ist zurückgegangen. Mhm. Das heißt, das Schulterblatt stand mehr raus, oder wie? Ja. Wow, also hier steht gar nicht mehr viel raus. Welches ist das hier auch? Ja, bei mir war es nicht so schlimmer. Okay, und die Wirbelsäule war auch krumm. Roland, komm noch mal kurz. Ich schau noch mal, wie das bei ihr jetzt ist. Ah, das ist eine Erbgeschichte gewesen. Jetzt verstehe ich das. Okay. Wir sind Zwillinge, ja. Ihr seid Zwillinge auch noch. Ja. Guck mal hier die Wirbelsäule. Gleich war wie bei der Schwester. Es war nicht so stark, hat sie gesagt. Es war nicht so stark wie bei der Schwester. Also da ist fast nichts mehr. Das ist fast nichts mehr. Machen wir nach vorne? Ein bisschen, ja. Ein klein bisschen noch, aber minimal. Alles gut. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis den Herrn. Das ist deine Schwester. Halleluja. So wird es bei dir auch. Amen. Das glauben wir. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Sprunggelenksbruch seit Mai. Ja. Viele Physiotherapien. Irgendwie, es war dann besser. Ich konnte gehen, aber ich hatte dann immer so Beckenschmerzen und Hüftschmerzen, weil ich irgendwie so komisch gegangen bin. Mhm. Dann hat jemand für mich jetzt gebetet. Ich habe halt erklärt, dass ich nicht auf die Hocke gehen kann. Jetzt kann ich auf die Hocke gehen. Wow. Danke, Jesus. Amen. Und wenn du jetzt hüpf mal ein bisschen. Ja, also mit dem natürlich, mit dem Gesunden ging es immer. Mit ja, dem ist klar. Und mit dem anderen? War das immer eine Hürde, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Halleluja. Danke, Jesus. Irgendwie ist in Österreich die Sprunggelenkssalbung. Als wir in Österreich waren, da war ein junges Mädchen, das hatte auch das Sprunggelenk oder ich glaube die Sehne auch gerissen, konnte auch nicht hüpfen und dann konnte sie wieder voll hüpfen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Also ich hatte schon mit 17 Diagnose Skoliose. Aha. Und dann viele, viele Jahre leider auch den falschen Job am Computer. Dann wird es immer schlimmer. Sehnenscheidenentzündung. Ja. Manchmal schon mit 35 brauchte ich eine Viertelstunde, um aufzustehen. Immer in die Hocke, in die Knie, bis ich überhaupt gerade stehen konnte. Wow. Und jetzt, mit 35 schon? Mit 35 schon. Und jetzt bist du schon 38, meine Güte. 39. Und jetzt es war Anfang 2017, hatte ich einen Burnout. Aha. Und dann hat sich das verändert, ist nach oben gegangen. Aha. Und dann hatte ich seitdem einen Schiefhals. Schiefhals? Und, ja, das Torticollis spasmodicus. Ja, ich kenne es zwar nicht auf Latein, aber ich weiß, was es ist. Ja. Und dann brauchte ich, oder ja, ich hoffe, ich brauchte nicht mehr, alle 3 Monate Botox-Spritzen in den Nacken, damit die Muskeln nicht komplett versteifen. Ja, ja. Und oft kriege ich den Kopf gar nicht rum. Und, ja. Und was ist jetzt passiert? Also vorhin hatte ich starke Kopfschmerzen, das ist besser. Ja. Zuerst war ich ganz schief, als sie angefangen hat, für mich zu beten. Wo warst du schief? Hier. Im Hals, also das heißt, du hattest diesen Schiefhals noch schief, aktiv. Man sieht es, ja. Ja, klar. Okay. Und ich glaube jetzt, also ich spüre es jetzt gerade. Ja, also wenn ich dich anschaue, dann bist du gerade, ne? Stell dich mal da hin, dass die Leute, schau mal die Leute an. Okay. So. Okay. Ja. Danke, Jesus. Amen. Ja, danke. Warte mal, ich gehe noch mal kurz drauf. Ein klein bisschen könnte noch sein. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass dieser Hals 100% in die Ordnung Gottes kommt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt. Aus und vorbei. Wie lange hattest du das? Jetzt seit Februar 2017. Und seit Februar 2017. Und zeig mal, wie schief war denn der Hals dann die meiste Zeit? Zeig mal, wie also war denn das? Ich konnte kaum. So. Du konntest gar nicht deinen Hals drehen. Beim Autofahren war das manchmal ein Riesenproblem. Okay, dreh mal deinen Hals. Okay, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen fällt. Ich bete nochmal, ja? In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Herr, dass dieser Hals komplett in die Ordnung Gottes kommt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Lord Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, auch jedes Trauma, Herr, das noch in ihrer Seele sitzt, Herr, auch durch diesen Burnout, in Jesu Namen, ich breche das jetzt weg von ihr in dem Namen Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage jetzt, das ist vergangen, das Alte ist vorbei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und da stellen wir uns jetzt drauf. 100%. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ja, also als die Sabrina für mich gebetet hat, habe ich so den Eindruck, dass Schlange mich verlassen habe. Ich habe richtig immer au geschrien, au, weil da hinten der Schmerz drin hockt. Yeah. Also ich habe eine Torsionsskoliose, eine schwerstgradige, war auch schon öfters in Reha gewesen. Da waren die Schmerzen auch weg, weil ich geglaubt habe, dass auch die Übungen, die man da lernt, helfen machen auch, kann. Ne, klar, ja, klar. Da gibt es nämlich sonst keine Kliniken. Ja, nur 2 gibt es in Deutschland, weil Europa. Egal, aber was ist jetzt passiert? Ja, also ich fühle mich freier im unteren LWS-Bereich. Ja. Und auch Schmerzen habe mich verlassen. Okay, das heißt, wie stark war der Schmerz vorher auf der Skala von 1 bis 10? Von 1 bis 10 waren die Schmerzen 8. Wow, also das ist ziemlich fast unerträglich über viele Jahre. Und es ist ein Wunder, dass ich als Altenpflegerin die letzten 12,5 Jahre in einem Altenheim, in einem Pflegeheim gearbeitet habe. Aber Nachbar. Jetzt pass mal auf, lass uns nochmal auf die Schmerzen zurückkommen. Ja. Du hattest 12 Jahre lang Schmerz 8 und jetzt sagst du, ich hatte Schmerz. Ich bin jetzt 63 und mit 26 erhielt ich die Diagnose. Ach so lang schon. Und ab 26. Lebensjahr schlagen mir Schmerzen rum. Und jetzt sind sie komplett weg, sagst du? Sie sind weniger geworden. Sind weniger. Manchmal sind sie auch weg. Okay. Und dann kommen sie wieder. Und dann aber was ist jetzt passiert? Vorher hattest du diese Schmerzen stark. Da hatte ich die Schmerzen stark. Und jetzt sind sie auf der Skala. Momentan sind sie weg. Sind komplett weg. Komplett Amen. Weg. Und so bleibt's. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Sei gesegnet. Amen. Keine Schmerzen mehr, ist das Entscheidende. Amen. Jag meinen Verfolger nach. So lange. Amen, Amen, Halleluja. Preach it, Sister. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was passiert ist. Pass auf. Ich habe noch etwas. Eine Sache noch, wenn du hier bist Und der Arzt hat ihr eine Diagnose gegeben, wo er gesagt hat, das ist unheilbar oder das hat diesen oder jenen Verlauf und das ist sicher, dass du, was weiß ich, das muss nicht sein, dass du sofort stirbst, aber dass es einfach eine Sache ist, die einfach dein Leben lang bleiben wird. Wenn dich das betrifft, steh einfach auch nochmal auf, weil ich möchte gern Autorität nehmen über jeden Geist der Krankheit. Das sind Dinge, die kannst du nicht sofort testen vielleicht, was passiert ist, aber wenn dich das betrifft, dann wollen wir jetzt gemeinsam wirklich Autorität nehmen im Raum des Geistes über jede Macht der Krankheit, über jeden Geist der Krankheit. Und ihr Mitarbeiter, geht nochmal ganz kurz auf die Leute zu, stellt euch einfach nur kurz hin, haltet einfach mit die Hände drauf. Ich bete von vorne, ihr müsst gar nichts machen, außer die Hand auflegen. Aber wir nehmen jetzt Autorität und wir sagen jetzt, Vater, in dem Namen von Jesus, wir nehmen Autorität über jede Macht der Krankheit hier in diesem Raum. Wir nehmen Autorität über jede Macht von Krebs hier in diesem Raum. Wir sagen, Herr, unter den Füßen der Söhne und Töchter Gottes. Wir nehmen Autorität in dem Namen Jesus über jede Macht von Parkinson oder MS oder Hashimoto oder wie auch immer es genannt sein mag bei Ärzten. Wir nehmen darüber Autorität über jede Störung, über jede Macht von Krankheit. Wir sagen jetzt unter unseren Füßen in Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt befehlen wir noch, wenn du Schmerzen hast oder wenn irgendwelche akuten Symptome sind, dann befehlen wir jetzt diesen Symptomen. Wir sagen, Symptome, verlass diesen Körper. Schmerz, verlass diesen Körper. Schwäche, verlass diesen Körper. Unverträglichkeit, verlasse diesen Körper jetzt. In dem Namen Jesus. Jetzt raus, jedes Symptom, raus aus diesem Körper. Jeder Druck, jedes Ziehen, was auch immer, jeder Krampf, raus aus diesem Körper jetzt in dem Namen von Jesus. Jeder Schmerz, jede Bewegungseinschränkung, raus aus diesem Körper, jetzt in Jesu Namen. Alles, was nicht in diesen Körper hineingehört, löst sich jetzt auf. Jedes Geschwür, jeder Tumor, jedes Gewächs, auch sonst, wenn du hier im Raum bist, wenn irgendetwas auf deinem Körper ist, ich spüre das gerade, wenn irgendwas auf deinem Körper ist, was einfach sich auflösen muss, ein Geschwür, ein Gewächs, was auch immer es ist, leg deine Hand auf die Stelle. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, löst euch auf in Jesu Christi Namen. Jetzt. Und wenn du das Ding fühlen kannst, dann darfst du jetzt die Hand wegnehmen und in Jesu Namen jetzt einfach nochmal die Hand auflegen und checken, was sich verändert hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Egal, was ist, wenn du irgendwelche akuten Symptome hattest, die du jetzt spüren konntest, dann check es jetzt, was sich verändert hat. Wer spürt, dass Symptome, die akut waren, jetzt verschwunden sind, dann wink einfach mal mit der Hand. Wenn du spürst, dass bei dir Symptome waren, bei dir da hinten, Halleluja, danke Jesus. Wenn du spürst, dass bei dir Symptome waren, die einfach Folge dieser Krankheit waren und die sind jetzt weg, dann wink einfach mit der Hand, okay? Danke Jesus. Ja, da hinten, ich sehe deine Hand. Danke Jesus. Noch jemand? Ich weiß, viele Sachen kann man nicht sofort testen, bei hier auch. Danke Jesus. Halleluja. Da auch. Nummer 3, danke Jesus. Halleluja. Ist noch jemand, der sagen kann, jawohl, das sind Symptome gewesen, aber jetzt sind sie weg oder sind zumindest stark zurückgegangen. Es hat sich verändert. Halleluja. Okay, die anderen können vielleicht auch die Symptome nicht testen. Deswegen auch nochmal die Frage, wer glaubt, dass diese Krankheit jetzt in seinem Körper erledigt ist? Wer hat dieses Zeugnis in seinem Innersten? Streck mal deine Hand aus. Okay, Halleluja. Wir machen uns eins mit dir. Amen. Aus und vorbei, nicht mehr wieder, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja.